Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Willkommen zum Greifenklaue-Podcast. Heute mit Olaf Rudenberg, alias Agami. Und Greifenklaue, alias Ingo Schulze. So, und wir haben heute auch Getränke dabei. Warte mal zischen. Oh, das hat die Katze erschreckt. Ein Weißbierradler Patronus mit Grapefruit. Expecto Patronus. So, genau richtig, weil wir wollen uns ja heute mit einem weiteren OSR-Werk beschäftigen, nämlich Philotomis Betrachtung von Jason Cohn als quasi Nachfolger der Oldschool-Rollenspiel-Fibel von Matthew J. Finch, über die wir schon gesprochen hatten vor einigen Episoden. Ja, vielleicht noch ganz kurzes Fazit von dir, weil du fandest es besser als ich. Fazit zu der Rollenspiel-Fibel? Ja, jetzt erstmal genau, zu der Rollenspiel-Fibel. Ja, ich fand, also ich finde grundsätzlich an der Rollenspielfibel gut, dass sie eher allgemein auf das eingeht, was eben die Art Oldschool zu spielen ausmacht. Wir kommen ja gleich noch zu Philotomis Betrachtung. Aber Matthew Finch macht das, was ja ein bisschen spezifischer ist, dieses Philotomis Ding, geht da durchaus mehr auf Regeln ein und auf die Zero Edition, völlig richtig, die nullte Edition. Im Vergleich muss man sagen, dass die Oldschool-Fibel da doch vieles viel mehr über Oldschool quasi erklärt, als das Philotomies im Speziellen macht. Das muss ich natürlich auch zugeben, wenn man das beides vergleicht. Ich war ja immer ein bisschen unglücklich mit den Beispielen. Genau, also er hat ja zum Beispiel als Fallenbeispiel war es ja halt die Fallgrube und es ist so ein bisschen, in modernen Rollenspielen musst du halt drauf würfeln, wenn du schaffst, hast du es gefunden. In alten Rollenspielen hätte ich jetzt erwartet, dass er quasi schreibt, dass man sie quasi mit dem 3-Meter-Stab oder dein Beispiel ist da glaube ich immer mit dem Wasser, das dann irgendwo reinrinnt und man dadurch erkennt, ja, es ist eine Fallgrube. Aber das will er nicht, er schreibt im Prinzip, die Spieler haben 3-Meter-Stab und finden es damit automatisch. Ja, genau. Ja gut, das ist eine Möglichkeit, das zu regeln. Also ja, ich verstehe genau, das. Aber es ist die schlechteste und unspektakulärste. Ja. Und deswegen finde ich es so schade, dass er nur, er beschreibt ja im Prinzip nur die. Ja, okay. Also das fand ich schade. Das hat mich wirklich gestört. Das mit dem Wasser beschreibt er irgendwie auch. Aber um die Leute mal abzuholen, es ging halt darum, dass man der dadurch quasi animiert wird. Dadurch, dass es für alles und jedes irgendeine Fertigkeit gibt, halt immer nur würfeln zu lassen. Bei Fallen. Und ja, Oldschool, die Rollenspiele früher gaben das eben oft nicht her, insbesondere eben die erste Edition von D&D, auf die sich das ja hier bezieht. Ja, da hieß eben, und das ist ja auch eine der wichtigsten Aussagen da drin, und das finde ich, das beschreibt die Oldschool-Rollenspielfibel einigermaßen gut. Rulings, not rules. Sprich, es geht um die Auslegung in einer Situation, wobei da auch der gesunde Menschenverstand mit reinkommt und nicht um eine blanke Regel, die so irgendwie in einem Werk drinsteht und die immer und überall greifen muss. Ja. Und letzten Endes beschreibt er eben, dass man eben den gesunden Menschenverstand walten lassen soll, wenn man Fallen sucht und wenn man eben auf die Art und Weise, wie die Spieler eben da rangehen, wie zum Beispiel eine Fallgrube durch das Verschütten von Wasser in einem gepflasterten Gang oder sowas. Jetzt habe ich das, kommt ganz am Ende, kommt das, dass das noch mit Wasser beschreibt. Ja, okay. Hm? Ja, dass man da eben durchaus dann seinem gesunden Menschenverstand überlegen sollte, würde das funktionieren? und eben den Wurf außen vor lässt, sondern eben einfach die Kreativität der Spieler nimmt. Ja. Und danach urteilt, ja, das wird so funktionieren oder nein, das wird so nicht funktionieren aus den Gründen, die er eben hat. Also ich persönlich mache da mal gern den gesunden Mittelweg. Nämlich, wenn die Spieler Hilfsmittel einsetzen oder gute Tricks auf Lage haben, quasi, dass das den Wurf verbessert oder die Schwierigkeit reduziert. Ja, also dadurch ist es halt eine Mischung aus... Diese Mischung finde ich an sich auch gut, aber insbesondere moderne Systeme haben ja nun mal irgendwie einen Fallensuchen Wert oder sowas und dann beschweren sich die Spieler dann, ja, aber ich kann, mein Charakter kann aber hier super gut Fallen finden, ich habe dann super Wert. Es funktioniert halt so dann nicht mehr. Also man, klar, du willst ja aber auch als Spielleiter nicht... Ja, ich meine im Prinzip schon, ne? Wenn man jetzt keine Lust hat, sozusagen da was zu investieren, dann kann er halt drauf würfeln. Ja, aber ich verstehe halt schon, was du meinst, aber also in dem Fall wird es wahrscheinlich häufig so sein, dass Spieler sagen, aber ich habe doch hier einen super Bonus. Also warum mache ich keinen Wurf? Also ich meine, dieses ja. Freiform sagen, was willst du denn machen? Und der Spieler sagt, ja, ich verschütte hier Wasser, das ist ja so staubig und dann gucken wir mal, vielleicht sickert das Wasser irgendwo ein und ich finde dann die Ränder von der Fallgrube oder so. Dann kann man ja auch, könnte man ja auch sagen, wenn wir jetzt D&D 5 spielen oder was, oder irgendein moderneres System, Mensch, ja, das ist eine gute Idee, da findest du jetzt eine Falle. Und dann beschwert sich irgendwer, wenn du es nächstes Mal anders machst und wieder würfeln lässt, ja, aber wieso, ich hatte auch eine gute Idee, hätte ich doch auch finden müssen. Also das ja, meine ich diese Konsistenz zu forcieren als Spielleiter, genau, aber wenn man es halt einmal macht, dann können, ja. Ich persönlich würde auch nicht, würde es nie automatisch finden lassen, das ist nicht mein Ding. Okay. Ich finde, es muss immer eine Fehlschlagchance geben und wenn es halt nur die 1 ist, sozusagen. Aber bei D&D 5 hätte ich überhaupt kein Problem, weil da hast du ja den Vorteil-Nachteil-Mechanik, kann man sofort, finde ich, darauf anwenden und für eine gute Idee ins Vorteil geben. Und klar sollte man dann so ist halt die Frage, wenn man genau dasselbe macht und man es dann immer noch als gute Idee zählt, sozusagen. Oder ja. Ob die gute Idee nur einmalig ist, aber... ich sag mal, die meisten Fallen in diesem modernen System sind auch ein bisschen kreativere Fallen, ein bisschen aufwendigere Fallen und nicht nur einfache Fallgruben. Und das heißt, da gibt es schon, sag ich mal, sehr spezifische Mittel gegen. Da ist oft die größte Schwierigkeit, erstmal selber zu verstehen, wie die Falle funktionieren soll. Richtig, ja. Das manchmal ist, gar nicht so mal, genau beschrieben ist. Da muss man sich dann als Spieler natürlich auch darüber im Klaren sein, damit man... Genau. Sowas eben überhaupt beurteilen kann, wenn die Spieler mit irgendwelchen Ideen kommen würden, die überhaupt funktionieren. Richtig. Genau, und das andere Beispiel ist irgendwie dieser Ninja-Sprung, oder bin ich... Nein, genau, das halt war... Ja, weiß nicht, ob wir jetzt noch die einzelnen Beispiele... Nee, brauchen wir nicht, aber ich fand das halt sehr absolut bei Old School beschrieben und die Möglichkeit sozusagen bei D&D, er kritisiert ja, glaube ich, so ein bisschen, dass halt wenn man Talente hat oder es gibt für bestimmte Sachen Talente, sonst kann man es nicht. Ja. Aber ja, klar, wenn man eine vorteilhafte Lage hat, bei D&D 5 wäre das schon wieder eine Sache, wo man sagen könnte, naja, es wäre nicht unbedingt ein Vorteil auf einen Angriffswurf, aber vielleicht kann man den Schaden doppelt würfeln und den besseren Wert nehmen oder so. Ja. Das steht jetzt nicht in der Regel drin, aber wäre ein schnelles Fixing oder schnelles Ruling eben von so einer Situation. Ja. Oder man gibt halt einen Bonus vom W6 auf den Schaden oder. Also ich finde, es gibt auch im modernen Rollenspiel genug Möglichkeiten, auch wenn halt manches tatsächlich durch Talente verbaut sein mag, aber... Ja, die Möglichkeiten sehe ich auch, nur dass der Punkt ist ja, dass deswegen dieser Vergleich mit wie man eben in modernen Rollenspielen sowas handhabt, mit dem, wie man es früher gehandhabt hat, weil man diese Regeln nicht hatte. Ja. Und ich sehe schon das Problem, dass wenn also ein System, in dem viele Sachen echt durchgeregelt sind, die Spieler schon oder man generell natürlich damit eine Ermessensgrundlage hat, die dann ja für alle gelten sollte. Und wenn, also da besteht viel mehr die Möglichkeit, durch die Spieler zu sagen, ja, aber es gibt dafür eine Regel und wir wollen, dass die jetzt so angewendet wird. Ich glaube, letztlich ist mein Problem, dass mir diese Oldschool-Rulings, die er vorschlägt im Konkreten, dass mir die nicht so gefallen. Dass ich da immer andere Rulings machen würde. Das ist in der Tat, glaube ich, da dein Problem, in Anführungszeichen, oder dein Blick auf die Sache. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen, ich sehe das anders. Ich denke, die Oldschool-Rollenspiel-Fibel ist von Finch ist echt ganz gut. ab vielleicht von ein, zwei Sachen, ja, irgendwas ist immer. Aber sie beschreibt zumindest genau das Phänomen oder diesen Aspekt, was ist denn Oldschool und warum mögen Leute das ja. halt auch, die das da so kennengelernt ja, haben. Zum Lesen würde ich sie auch immer empfehlen. Ich meine, klar, man kann immer irgendwas besser machen. Aber das ist ja, um überzuleiten mal auf diesen Philotomie oder ja. Philotomy oder wie auch immer, bei dem ja aber auch das Problem letzten Endes. Ja, willst du da irgendwie einleiten oder? Ich kann das ist ja jetzt das neue Ding. Versuchen zu sagen, was es ist. Also das Format auf Deutsch ist quasi das gleiche, aber im Original sind das halt Webtexte aus verschiedenen Jahren, denen er quasi seine Hausregeln oder Oldschool-Rulings beschreibt. Also es geht um Initiative, um Gruppenkampf, um Zweihändigenkampf und so weiter. Ja. Das Problem dabei ist, es geht um D&D Klassik. Was ja noch akzeptabel wäre, aber im Prinzip geht es ihm um die, also quasi um die in Deutschen nicht erschienenen Boxen, also noch ja. weit vor der Red Box. Logischerweise, weil er, glaube ich, Amerikaner ist. Ja. Ich weiß nicht, oder? Da kann er es noch deutlich mehr unterscheiden. Also, wir haben im Prinzip, ich mach's mal ganz kurz, von 1974 die braunen Hefte. Ja. Das bezeichnet er als 0. Edition, das ist das, was ja. er meint. Mhm. Dann hatten wir dann nach Holmes von 1977, der. Genau. Das Basisset. Dann kam. Genau, das müsste noch weiß gewesen sein, ne? Glaube ich. Ich glaube, erst Becken das war. Das weiß ich nicht. Also, das Holmes hatte ich nie selber ja. in der Hand. Genau, auf jeden Fall nach Holmes kam dann noch BX mit Basisset und Expertenset von Moldway, Cook und Marsh. Ja, genau. Von 81 für Stufe 1 bis 14. Dann kam Back Me, das ist das, was übersetzt wurde, meine ich. Das ist das, was wir auch als die rote Box D&D-Box kennen. Ja. Genau. Mit, steht ja für Basic, Expert, Companion, Master und Immortal. Genau, Immortal ist, glaube ich, ja nicht. Ja, genau, Immortal. Das gab es auch nicht auf Deutsch. Nee. Gab es ja nicht mehr auf Deutsch. So, und theoretisch gab es dann später noch die Rules Encyclopedia. Mhm. Ja. Die hast du ja auch. Ja, genau. Wir hatten ja mal tatsächlich D&D 0 gespielt und uns unter anderem auf die dann auch gezogen. Ja, ich Idiot habe die deutsche verkauft irgendwann mal. Das war blöd. Stimmt, die gab es so oft. Ich habe nur noch die englische Encyclopedia. Ja. Hätte ich nicht machen sollen. Aber egal. Ja, genau. Also das ist ja, du hast ja angemerkt, und wir haben mal so ein bisschen Vorgespräche gehabt, dass es dich halt stört, dass er sich jetzt auf diese Edition bezieht, in der wirklich noch so gut wie gar nichts ausgearbeitet weiter war an Regeln. Also so gut tut es mich nicht. Ich meine nur, aber wahrscheinlich wird mit den konkreten Umsetzungen, die er macht, keiner was anfangen können. Ja. Selbst ein Moritz Melem nicht, der halt quasi ja D&D 0. Edition spielt, aber eben auch mit der roten Box. Ja. Und das finde ich so ein bisschen problematisch, dass es sind interessante Sachen drin, keine Frage, aber von dem, was du da abgreifen kannst oder rausgreifen kannst, wird das nur ganz wenig sein. Genau, das war auch mein Eindruck von Philotomies Betrachtung. Sicherlich ist es eine interessante Lektüre für Leute, die sich halt mit den frühen Versionen des bekanntesten Rollenspiels der Welt beschäftigen. Aber wer, ganz ehrlich, das war auch mein Gedanke, wer spielt noch 0. Edition? So. Ja. Das ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Selbst die, ich glaube, viele von den Leuten, die sagen, sie spielen Oldschool, sie mögen Oldschool, spielen nicht 0. Edition. Ja. Die spielen irgendwas auch von mir aus von den Editionen, die wir gesagt haben. Genau. Oder überhaupt andere Rollenspiele. Es ist also ja nicht nur D&D, was ein Oldschool hat, aber. Rein technisch verwendet man ja meistens D&D 0. Oder D&D Classic für alle diese Versionen. Und die spezielle Unterscheidung von ihm ist jetzt, dass D&D 0 eher quasi nur die allerersten wirklich dazu zählt. Ja. Muss man also. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, wir sprechen hier von der 0. Edition, von der Edition, in der es noch nicht mal Diebe gab oder sowas. Also da gab es richtig. Fighting Man und das wird erwähnt, oder dass er das als Vorteil empfindet. Magic User halt, ne? Und, genau. Ja, das ist ein Punkt in dem Heft, er findet das als Vorteil, weil dadurch die Diebe haben ja Fertigkeiten. Und alle anderen haben ja. keine Fertigkeiten. Das heißt, wenn der Dieb schleichen kann, haben die anderen, hat man bei den anderen Problem, genau. das Schleichen zu regeln. Richtig. Er hat dann geschrieben, dass er manchmal Kampagne macht, auch mit Dieben. Und dann regelt er das so, dass halt dieses Schleichen wirklich ein lautloses Schleichen ist. Also in die Schatten eintauchen und sich von jemandem hinten annähern, ohne dass er auch nur eine Chance hat, jemanden zu bemerken. Während normales Schleichen halt schon Fußspuren hinterlässt oder, ja, oder sowas. Ich glaube, das ist auch eine der klassischen, eines der klassischen Probleme auf dieser Edition gewesen. Ich erinnere mich daran, ich habe ja damals auch 83, 84 mit der roten Box begonnen, hatte mir die dann selber beigebracht und dann irgendwelche Schulfreunde rekrutiert. Und ich weiß auch, dass bereits damals es immer so aufstieß, dass das war ja da immer noch so, dass der Dieb diese Fertigkeiten hat. Ja. Wände erklimmen, lautlos bewegen oder leise bewegen oder wie das hieß, im Schatten verstecken und so weiter. Und ja, so halbherzig war das dann so geregelt, dass es irgendwo, frag mich jetzt nicht mehr, wo das war, gab es mal die Grundchancen für Klettern, für andere Charakterklassen. Halber Attributswert, oder? Nee, das war irgendein Prozentwert, ein Grundwert irgendwie. Mhm. Aber wie dem auch sei, es, durch dieses Flickenwerk, regeltechnisch jetzt betrachtet, ja, war es dann eben immer am Spielleiter in einer Situation halt abzuleiten, ja, wie die das dann machen. So. Und nicht, dass wir uns zu weit entfernen jetzt eigentlich von dem, ja, von dem Pamphlet, sag ich mal. Aber das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. So, ich glaube, wir waren letzten Endes dabei zu sagen, dass die 0. Edition ja so in der reinen Form, das ist mein subjektiver Eindruck, von nicht sehr vielen Menschen in Deutschland, das wurde ja hier veröffentlicht, deswegen stellen wir uns ja die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Veröffentlichung, nicht wirklich mehr gespielt wird. Genau, ist mein subjektiver Eindruck. Genau, und dass man, es könnte ja immer noch sein, dass keiner spielt, aber dass man sozusagen die Regeln locker übertragen kann auf D&D 0. Edition umfassend, also auf die rote Box zum Beispiel. Grundsätzlich geht das, aber diese Probleme sind ja in der roten Box schon irgendwie gelöst. Also einiges, ja. Andere kamen mehr dazu. Mehr oder minder. Also vor diesem Hintergrund wollte ich halt sagen, finde ich halt die Sammlung von Hausregeln, die jemand halt für sich gemacht hat, für die 0. Edition nicht so unbedingt super interessant. Ja. Um das jemandem zu geben, der allgemein wissen möchte oder sagen, oder sich dafür interessiert, was macht ein Oldschool aus? Gerade als gratis Rollenspieltagsprodukt ist halt, also für Anfänger ist, glaube ich, wenig geeignet. Die können damit, glaube ich, gar nichts anfangen. Ja, würde ich auch eher so sehen. Und ja, gut, vielleicht sollst du auch eher Sammler ansprechen oder Kunden, also Käufer, erfahrene Rollenspieler, wie auch immer. Ist ja, wäre vom Gedanken her auch okay, aber ist halt, sehe ich immer noch kritisch. Das Tollste an dem Teil ist das Cover. Ja, ich will es auch nicht in dem Sinne schlecht machen. Ich möchte halt nur. Ich bin echt gespannt, ob irgendjemand irgendwo schreibt, finde ich total super und bin froh, das gelesen zu haben und mache seitdem das und das anders oder habe einen neuen Blick bekommen auf das und das. Ja, er bietet ja in seinem, in diesem Buch bietet er eben seine Lösung für bestimmte Probleme, die er als Probleme für sich erkannt haben will oder erkannt hat, das müssen ja nicht die Probleme von anderen sein. Genau. Die sind vielleicht glücklich damit, dass das eben gerade nicht so geregelt ist oder so. Und was ich auch noch etwas komisch fand an dem Buch generell, ist halt, dass er mehrfach irgendwie gerade am Anfang erwähnt, dass er ja absolut 0. Edition spielt und er würde das ja auch in seinen Kampagnen so und so machen und ein paar Sätze später sagt er macht das jetzt aber so und so, weil seine Spieler das halt so wollten. Ja. Und viele von den Sachen, die er da als Lösung und Hausregeln halt eingeführt hat, die er da beschreibt und warum er das gemacht hat, erinnern mich dann aber auch wiederum, also vieles von dem findet man dann ja schon so geregelt in späteren Ausgaben von D&D. Ja, und dann frage ich mich wieder, warum spielt er dann halt noch Nullte? Ja, ja. Weil warum nimmt er sich nicht eine von den späteren Editionen, in denen einige dieser Punkte, die er da sagt, zumindest gelöst sind oder ja, und setzt da an. Und ja. Also das ist halt so ein bisschen, wenn man das so liest, stellt man sich die Frage, warum sollte ich denn noch Nullte Edition spielen, wenn man halt sowieso da die Hälfte hausregeln soll. Insofern ist es halt wirklich ein spezifisches Buch darüber, wie man eben in der 0. Edition bestimmte Sachen regeln kann, aber nicht eben insofern ein Buch, was einem näher bringen soll, was jetzt Oldschool ist. Ja, richtig. Einen tatsächlich ganz interessanten Gedanken, den er geäußert hat, der sowohl für die komplette D&D 0. Edition gilt, als auch noch bis AD&D Second rein Vielleicht sogar noch länger, aber bis dahin würde ich es jetzt für mich persönlich ziehen, ist der abstrakte Kampf. Mhm. Also er beschreibt hier, dass seine Spielrunde, seine Kampfrunde 10 bis 12 Sekunden Länge hat. Und ich erinnere mich daran, dass die bei AD&D Second ja auch als eine Minute sogar definiert ist. Ja. Mich jedenfalls zu erinnern. Mhm. Und davon leitet er halt ab, dass halt die Schadenspunkte, die so ein Schwert macht, halt nicht aus einem Hieb entstehen, ja, sondern immer ein Kampfablauf sind. Genau. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Und gleichzeitig sagt er aber, für Schusswaffen gilt das nicht. Für Schusswaffen ist halt wirklich ein Schuss, ein Angriffswurf, ein Schuss. So. Ja. Man spürt in diesen, gerade in den frühen Regeln, die Herkunft aus dem Wargaming. Ja. Man spürt sie wirklich ganz deutlich. Ja. Also, das, ja, er sagt, deswegen ist es auch halt selten, dass das irgendjemand einen zweiten Angriff kriegt bei ihm. Oder halt in den Regeln. Ja. Das ist ja später auch häufiger geworden. Aber das fand ich so einen interessanten Gedanken, den man auch noch mit reintragen kann und sollte in bis zu AD&D 2 oder wenn man halt einen anderen Oldschool-Klon spielt, dass das vielleicht beim Beschreiben, wenn man so einen Kampf beschreibt als Spielleiter, dass das halt nicht ein Hieb sein muss, sondern vielleicht auch ein Ablauf sein kann. Genau. Das macht es vielleicht auch verträglicher, dass man halt, weil ganz viele, oder von früher war häufig Kritik, dass halt AD&D oder D&D halt nur den Angriffswurf kennen, aber man keinen Verteidigungswurf hat. Ja. Sondern halt nur die Rüstungsklasse. Genau. Ja, diese Abstraktion führen sich viele Spieler, spätere Generationen, sag ich jetzt mal, wir sind ja nun beide echt Grognards, nicht mehr vor Augen oder nicht so deutlich vor Augen, auch weil modernere Systeme das ja auch immer feinkörniger gehandhabt haben. Da war es dann, es gibt ja genug Systeme, wo ein Hieb dann auch gleichzeitig genau die eine Aktion ist, die du machst in der Runde. Und ja, insofern muss man, wenn man sich dann entsprechend mal zurücklehnt und sich betrachtet, was da eigentlich die Grundlage war für die Kämpfe, nämlich Wargaming und sehr abstrakte Abhandlungen über einen definierten Zeitraum, dann machen auch manche der Regeln vielleicht ein bisschen mehr Sinn oder man versteht dann halt, warum das so entstanden ist. Das ist halt, hört ja auch bei den Hitpoints nicht auf, die ja auch super abstrakt sind, was ja auch viele nicht berücksichtigen, die immer denken, man kriegt einen Hieb und dann spritzt da halt eine Menge Blut raus und das ist irgendwie so dieser rote Vorrat an Energie, wie bei Diablo oder sowas. Ja. Das kommt alles, ja, das ist alles sehr, sehr, sehr abstrahiert. Das ist halt eher gewesen. So als, oder häufig auch als, ja, im Prinzip als Ausdauerkampf beschrieben, so wie man das genau. Bei, zum Beispiel bei Boxern kennt. Wenn die über mehrere Runden boxen, dass sie am Anfang total fit sind, aber dann in der 7., 8. Runde halt von ihrer Leistung total einknicken und ihre Fäuste nicht mehr hochkriegen. Ja. Oder halt auch im längeren Schwertkampf, weil das Gewicht des Schwertes dir so auf den Arm geht, dass du halt nicht mehr und so zuschlagen kannst wie am Anfang. Genau. Und irgendwann kommt dann der Treffer, der dich auf die Bretter schickt. Genau. Das ist dann der entscheidende Schlag, der dich dann auch. Genau, und deswegen ist es halt okay, sag ich mal, wenn halt bei D&D 5, wenn man da sich quasi nach einer großen Rast alle Trefferpunkte wiederholt oder relativ. Ja, das ist genau da. Ja, die Abstraktion von Hitpoints hat sich eigentlich nie verändert in den D&D-Regelwerken. Ja. Es ist immer eine Mischung aus Kampf, aus Chuzpe, aus, weiß ich nicht, Schicksal, aus vor allem auch aus kämpferischen Talent und Expertise, weswegen auch Kämpfer mehr Hitpoints haben als andere. Und ja, und natürlich zum Teil natürlich auch deiner Ausdauer, deiner körperlichen Fitness und sowas. Und das hat sich nie geändert. Und ich finde auch nicht, dass diese neue Regelung bei D&D 5, also ich persönlich finde es auch absolut okay, dass man sagt, lange Rasten, alle sind wieder fit. Ja, das verändert zwar die. Ich denke mal, spielmechanisch sollte das auch Ressourcenmanagement deutlich. Sollte es dazu führen, dass auch der Kleriker halt nicht immer nur der Heiler ist, sondern auch mal anders gespielt werden kann. Ja. Vor dem Hintergrund, fällt mir gerade dazu ein, wirkt es sowieso dann komisch, dass, wenn man das also schon immer so abstrahiert eigentlich sehen musste, warum die Hitpoint-Rückgewinnung in den frühen Editionen so extrem langsam war. Ja, eigentlich. Stimmt. Ja, das macht dann vor dem Hintergrund eigentlich auch nicht wirklich Sinn. Aber gut, das hat wahrscheinlich was mit dem Ressourcenmanagement und mit dem mit der Taktik zu tun. Ja. Einen anderen interessanten Punkt, den ich gar nicht mal so unähnlich sehe, ist nämlich das brennende Öl. Oh ja. Ich finde immer super, wenn die Spieler das brennende Öl rausholen, weil es ist super günstig, macht in ihrer Vorstellung super viel Schaden und ich glaube, bei den es dürfte kein Pfadfinderlager mehr geben, wenn Öl so funktionieren würde, wie Spieler sich das vorstellen. Ja. Also wer es mal ausprobieren will, soll einfach mal vielleicht auf einem Parkplatz oder so, nicht in seiner Wohnung, eine Petroleumlampe zum Boden schleudern. Der wird sehen, das brennt nicht so richtig, wirklich super schnell. Ja, gut, die Geschichte mit der Spritzschaden, die wurde, also das brennende Öl hat ja seine eigene regeltechnische Abhandlung, also zumindest in AD&D ja. Gab es dazu was, ich bin mir jetzt wahrscheinlich, weil es bei den OSR, also weil es früher so eine oft genutzte Sache war, dass man das dann irgendwann doch mal beschloss zu regeln. Entschuldigung, okay. Jetzt kommt gerade jetzt SMS, ich mach das Ding aus. Ja, ja, die diese Geschichte mit diesem Öl und auch der Verwendung von Gift und sowas, die war ja soweit wohl ein Problem, dass ja auch in die Klassenbeschreibung der frühen Regelwerke auch zum Teil drin stand, wer sowas benutzen darf und wer nicht. Ja, also die Klassen sind ja auch nur eine abstrakte Betrachtung von Fähigkeiten. Ja. Also ich finde jedenfalls, er macht es hier relativ gut. Man kann das Öl einsetzen, aber es ist nicht zu stark. Es macht halt 2 Runden lang 1W6 Schaden und dann geht er davon aus, dass das Opfer das Feuer gelöscht hat, sozusagen. Ja. Gibt eine Fehlwurfchance, wo es dann hingeht. Zerbricht zu 90%. Ja, also und es gibt noch Spritzschaden, wenn man halt daneben steht. Das hat er also von den Regeln her, glaube ich, ganz gut geregelt, aber nochmal eben gesagt, dass es nicht, also dass es kein Alleskönner ist, kein Alleslöser. So. Ja, und dann mal gucken, was noch interessante Themen waren. Ja, gut, er redet nochmal über die Trennung von Klasse und Volk. Ja, gut, das ist auch ein altes, ewiges Thema gewesen. Ja. Wie man einen altmodischen Dungeon erschafft, da sind ein paar interessante Absätze auf jeden Fall drin. Wenn man nämlich sehr Biges vorhat. Aber es ist auch, ich befürchte, ein bisschen dünn. Ich weiß nicht genau, ob ich mir das noch. Ich hatte ja im Vorfeld nur die PDF-Fassung gelesen, auf die ich jetzt gerade auch hier nicht zugreifen kann. Was starrt da für dich heraus? Ich erinnere mich leider gerade nicht mehr wirklich daran, was. Ja, das ist ein relativ langer Text, wo er schon darauf eingeht, wie er das macht, dass er durchaus gerne Zufallstabellen benutzt, dass er mag, wenn, oder dass er erläutert nochmal, was weiß ich, wenn du hast in einem Raum Orks, im anderen sind jetzt von mir aus Spinnen, ja. Dass man das nicht sofort sagen soll, nee, passt nicht zueinander, sondern sich überlegen soll, wie könnte das zustande kommen. Also, absolut, ja. Also, da sagen wir Goblins und Spinnen und dann könnte man da vielleicht Goblin-Spinnenreiter draus machen oder es kann auch einfach sein, ein Bereich, den die Goblins meiden und versuchen zu versperren, wo die Spinnen drin sind und so weiter. Also das macht er schon, glaube ich, ganz gut. Er versucht nochmal hier wirklich konkret zu beschreiben, dass wenn man 100 Räume hat, sollten 20 mit Monstern und Schätzen sein, 15 mit Monstern ohne Schätze, 15 Bereiche mit Schätzen ohne Monster und 50 Bereiche ohne Monster und Schätze. Okay, eine klare Statistik. Also, ja. Und erläutert, wie man halt Räume interessant macht, sage ich mal. Oder wie man auch Schätze interessant macht, dass sie halt ja nicht, wenn sie alleine liegen, halt dann wahrscheinlich nicht offensichtlich sind, sondern wahrscheinlich versteckt oder durch eine Falle gesichert, etc. Ja. Also die Überlegung finde ich schon ganz cool, je mächtiger das Monster, desto größer der Schatz. Und ja, oder hier, 35 Schätze bedeuten, dass der Wert von Ort zu Ort unterscheidet. Und achso, ganz wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob er an der Stelle drauf eingegangen ist, ich glaube, es geht ein bisschen später. Das, was wir von späteren Editionen fast nicht mehr kennen. Ich habe du bist ja wahrscheinlich mit einer Red Box eingestiegen. Genau. Ich bin mit AD&D Second eingestiegen. Also ich habe vorher DSA gespielt und ja. Noch ein paar andere Rollenspiele. Ja, jeder hat seine Leichen im Keller, Ingo. Ja, wie PP&P. Aber dann kam die große Stunde und ich durfte bei AD&D mitspielen. Ja, ja und da hast du ja das so gehabt, dass je nach Klasse du Zusatz-EP gekriegt hast. Der Krieger zum Beispiel für die Trefferwürfel umgangenen Gegners, eines beiseite geschafften Gegners. Und der Schurke natürlich für Goldmünzen, die er einkassiert hat. Und das war halt bei D&D der Klassiker, den man eigentlich, ich kenne es eigentlich nur noch von D&D, dass man quasi für Gold Erfahrungspunkte kriegt. Ja, und das sogar ganz massiv. Also er spricht hier von einem Verhältnis, das er benutzt, von 80% Gold zu 20% Monster-EP. Mhm. Und das erklärt auch die teilweise extrem hohen Erfahrungspunkte, die man bei D&D Classic braucht. Das sind ja irgendwie bei D&D späteren Editionen ab 3 berechnet man irgendwie, keine Ahnung, 7 Goblins, 13 Goblins ergibt die erste Stufe oder irgendwie so. Ich glaube, da gab es so eine Formel oder ja. einen Überschlag sozusagen, wie viel man jetzt an Monstern besiegen muss, damit man... Genau, da haben sich jedenfalls tatsächlich Gedanken gemacht. Wenn man 13 Goblins bei D&D killt, dann ist man noch weit von der nächsten Stufe entfernt. Ja, das ist korrekt. Schätze, insbesondere auch magische Schätze, waren ein integraler Bestandteil der Belohnung, des Belohnungssystems in den alten Systemen. Ja. Und wenn man das halt jetzt so betrachtet, es greift halt ineinander. Also die, ja. die Logistik von Raumaufteilungen und Verhältnissen über zwischen Schätzen, Monstern, mit Schätzen, Monstern ohne Schätzen in einer Verliesumgebung, einem der beliebtesten, ja. da eben gut abgrenzbaren Schauplätze. Und ja, im Grunde graben wir hier so an den Grundparametern, wie diese Systeme damals eben ausgelegt waren. Oder wir bestellen das oder finden das jetzt halt heraus. Aber das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, so grundsätzlich, weil wir haben gerade vorher einen Beyond the Wall-Charakter ausgewürfelt. Und die haben die klassischen Erfahrungspunkte von D&D. Ja. Aber da steht nirgendwo, dass du für Gold Erfahrungspunkte kriegst. Und das ist natürlich sozusagen Hintergrundwissen, dass man in das System mit einfließen lassen sollte. Ja. Ja. Grundsätzlich, und fällt mir gerade so ein, weil ich vorhin ein paar YouTuber mir angeguckt habe und der eine das da auch nochmal erwähnte, würde man ja jedem empfehlen, ein System erstmal nach den Regeln zu spielen, wie das System die Regeln halt aufgebaut hat, also Rules as Written, um ein Verständnis für ein System zu bekommen, bevor man anfängt, Hausregeln dafür zu machen. Ja, ja. Weil eben auf den ersten Blick erscheinen einem vielleicht manche Dinge als schlecht geregelt oder unsinnig oder in die Sackgasse führend oder sowas, aber und das mag durchaus auch so sein, aber grundsätzlich kriegt man erstmal, wenn man das so nach den Regeln spielt, wie sie drinstehen, ein Gefühl für ein System, um dann auf dieser Wissensgrundlage aufbauen zu können, um seine Hausregeln zu machen. Und ich denke mal, viele, die ja gesagt haben, ich finde das ja doof, dass man für Gold jetzt irgendwie Erfahrung kriegt. Ich stell mir jetzt gerade mal so eine hypothetische Szene vor. Das ändere ich bei mir und da hast du sofort ein extremes Ungleichgewicht reingebracht in die frühen D&D-Systeme, Ausgaben oder sowas, oder auch ähnlicher klassenbasierter Systeme vielleicht, wo das nicht mehr funktioniert. Und ja, Schätze waren ein wichtiger Bestandteil für die Erfahrungspunkte, damit man in einem, sag mal, überschaubaren Rahmen irgendwann mal aufgestiegen ist. Und wir sprechen ja dann noch von Erfahrungspunkte, Summen, von die in die Millionen gingen dann später. Ja, also wenn du D&D, ich weiß nicht, ab welcher Edition es losging, aber Back Me war auf jeden Fall, glaube ich, drin, dass die bis 36 gingen oder sowas, die Stufen, wo dann ja irgendwann sich dann die Immortal-Geschichte anschloss, also die unsterblichen, gottgleichen Sachen. Ja, also und da sind Millionenbeträge drin, die kannst du anders gar nicht innerhalb einer realen Spielzeit irgendwie zusammenbekommen, wenn du da zum Beispiel Schätze ausklammerst oder sowas. Ja. Das stimmt. Genau, Schätze sind das eine. Achso, genau, ich wollte noch sagen, man findet es in modernen Rollenspielen doch ab und zu wieder. Bei D&D 5 zum Beispiel war ich, glaube ich, nicht der Erste, der sich überlegt hat, wenn die Spieler Geld ausgeben für nicht magische Gegenstände, sondern zum Beispiel ein Elfenpaladin des Waldes wollte jedenfalls als Belohnung, dass die Anwohner einen Wald wieder anpflanzen. Aha, okay. Oh, statt Geld zu nehmen. Da habe ich gedacht, kann man ja vielleicht das Geld in Erfahrungspunkte umrechnen. Mhm. Und da war ich jedenfalls nicht der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, ob das sinnvoll sein kann. Und diese Problematik mit den genauen Berechnungen von Erfahrungspunkten, die hast du ja irgendwann seit den Optionalregeln. Ich glaube, bei D20 fing das an, lagen nämlich da nicht drauf fest. Ja. Da gab es ja auch dann die Möglichkeit, wenn dir das Ganze gerechnet sowieso zu viel wird, dann Milestone-Geschichten zu machen, dass du ab einem gewissen Kampagnenziel oder Abenteuerziel einfach pauschal Leute, die aufsteigen lässt. Also ich weiß, dass meine Ex-Freundin das immer so gemacht hat. Katja hat das System immer gemocht, weil sie eben auch keinen Bock hatte, sowas auszurechnen. Und da stehen dir ja mehrere Möglichkeiten jetzt rein von den Regeln her als Optionen offen. Ja, aber da muss man halt auch sagen, das berücksichtigt halt nicht. Aber berücksichtigt das schon. Also jedenfalls, oder sagen wir mal so, wenn du jetzt das Milestone-System würde ja insofern belohnen, wenn du einen möglichst kurzen Weg gehst dahin. Ein Erfahrungspunktsystem würde eher belohnen, wenn du viel gemacht hast. Ja, das verändert auch. Ja. Oder kann auch das Spiel die Spielweise verändern, logischerweise. Ja. Wenn du sagst, ja, wie, was für Monsterplätten, gibt es keine Punkte mehr? Ja, so, da, also jetzt ganz salopp gesagt, dann müssen wir jetzt hier uns noch nicht mit jedem anlegen. Wenn Hauptsache, wir kommen an denen irgendwie vorbei. Da hat er einen sehr interessanten Aspekt übrigens genannt, den fand ich auch sehr interessant, nämlich die herumstreifenden Monster oder herumwandernden Monster. Mhm. Also kennt man ja aus klassischen Dungeons, dass da die wandernden Monster gibt. Und da schreibt er, dass seine Spieler immer versuchen, die zu vermeiden, also oder zu umgehen und nicht zu bekämpfen, weil, na, warum eigentlich? Weil die Ressourcen fressen. Weil die Ressourcen fressen, genau, und der quasi dadurch nicht tiefer in den Dungeon und zu den besseren Schätzen kommen. Ja. Das ist sicherlich auch von einer gewissen Warte aus so richtig. Ja. Was aber auch, finde ich, richtig ist, in meiner Welt zumindest, wir beide sind ja Fans von Zufallstabellen. Ist aber, dass wandernde Monstertabellen für Verliese mehr sind als eine statistische Auflistung, sondern das zeigt einen Teil der Dynamik da. Und letzten Endes ist es eine Ortsbeschreibung, ja. Wer oder was dort das eben unterwegs sein kann. Also, genau. Aber gut, das Thema Zufallstabellen, hast du da eigentlich mal was zu gemacht im Podcast? Zum Thema Zufallstabellen. Es gab einen Karneval zum Thema Zufallstabellen, aber ich glaube, stimmt, ja, den hatte ich mich auch beteiligt. Ich glaube, einen Podcast gibt es dazu noch nicht, also können wir uns gerne auf die Liste. Weil das ist ein großes Feld und eins, was so mir am Herzen liegt. Da sollte ich vorher noch ein paar Meinungen einholen, die ich dann vorlesen kann, damit du die Haare raufen kannst. Ja, ich weiß. Gut. Auf jeden Fall ist das einfachste Element, Dungeons zu dynamisieren. So schreibt der Jason Cohn. Nee, das sage ich jetzt. Ach so, okay. Das fand ich eine interessante Meinung. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hin, auf den er erwähnt, in Sachen Erfahrungspunkte, der uns allen schon aufgefallen ist, den manche auch total scheiße finden, nämlich, dass Klassen unterschiedliche Erfahrungspunkte brauchen, um aufzusteigen. Mhm. Schurke klassischerweise am wenigsten und Magier klassischerweise am meisten. Ja. Fair, unfair, richtig, falsch. Das sagt er jetzt? Nee, also schreibt erstmal, dass das so ist. Warum er das gut findet, sage ich gleich. Würde erstmal deine Meinung einholen, ob du dazu eine Meinung hast überhaupt. Eine Meinung. Letzten Endes liegt es halt, entstanden diese Dinge ja aus einer gewissen Spielbalance heraus, vermute ich. Genau, das sagt er auch und deswegen findet das gut. Tatsächlich ist das auch von mir praktiziertes Beispiel. Ich habe nämlich einer meiner längsten AD&D-Helden war ein Schurke. Und als Schurke bist du eine Stufe im Schnitt vor den anderen. Ja. Also weil du immer als schnellstes aufsteigst. Du brauchst für die erste Stufe nur halb so viel wie ein Magier. Ja, genau. 1250 gegenüber 2500, die der Magier wiegt. Genau. Ja. Und dann gab es zum Beispiel bei ADD eine Klasse, den Glücksritter, der mit einer Waffe den ETW-0, also den Taco des Kriegers, bekam. Das heißt, dadurch war der Schurke immer um einen besser. Also auf jeden Fall in seinem, ohne jetzt magische Boni oder so, einfach mal einen besser als der Krieger. Okay. Rein von der Klasse. Ja, jedenfalls finde ich, das ist eigentlich eine sehr gute Erklärung dafür, dass das zu einer Art Balancing führt und halt auch für die, das zum Beispiel den Schurken vielleicht auch attraktiver macht, dann, ne? Weil man schneller aufsteigt. Das zum einen, oder eben, dass der Magier deutlich natürlich immer empfindlicher ist, wenn es also um körperliche Auseinandersetzungen geht und einfach viel länger braucht, bis das Machtpotenzial, was er dann am Ende hat, ja, zum Greifen kommt. Dafür hat er eben sozusagen, hat er den steinigeren Weg, bis er da ist. Aber wenn er ab einer bestimmten Stufe ist, dann spiegelt sich das ja auch in seinen Möglichkeiten wieder. Also letzten Endes, da muss es halt erwachsen aus diesem ganzen Balancing, denke ich mal. Wobei das ja auch eigentlich ein Antithema des Oldschool ist. Zumindest wenn es... Also in gewisser Weise ist Balancing nie etwas gewesen, was jetzt was das Oldschool-Spielen ausgemacht hat. Sagen wir es mal so. Ja. In mancher Hinsicht. Ja, also wenn man sich dafür interessiert, er beschreibt auch noch Regelelemente wie Initiative, kritische Treffer, Kampf mit zwei Waffen, wie er das gelöst hat. Da gehen wir jetzt, denke ich mal, nicht so drauf ein. Ein längeres, vielleicht ganz interessantes Kapitel war nochmal zu Dungeons, nämlich Dungeons als mythische Unterwelt. Das würde ich so zum Dungeon Brawl Kapitel mit dazu zählen. Das ist auch nochmal ein längerer Artikel. Also zum Beispiel, dass ein Dungeon braucht keine Logik haben aus unserer Weltsicht, aber es sollte eine interne Konsistenz haben, also eine interne Logik. Ja. Das ist in der Tat ein interessanter Punkt, den er da nochmal aufgreift. Das finde ich auch, insbesondere wo ja auch letzten Endes das Schlagwort Gonzo wieder irgendwie sehr in Mode gekommen ist unter den Oldschool-Rollenspielern, diese im ersten Moment überhaupt keinen für unser Verständnis Sinn ergebenden Aneinanderreihungen, wie du vorhin sagtest, da lebt halt irgendwie ein Ogre neben zwei Medusen oder sowas. Aber das Gonzo ist daran ja irgendwie diese Sinnhaftigkeit irgendwie herzustellen. Ja. Und das ist ein Aspekt. Ja. Klar, man allgemein würde man sagen, ja, der gepflegte deutsche Rollenspieler, der mag halt seine Verliese logisch hergeleitet und sinnhaft verankert in der vor dem Hintergrund der Spielwelt, am besten noch unter Einbeziehung bestimmter Kulturen und historischer Ereignisse. Aber das ist nicht immer Fun. Diese Gonzo Dungeons kann DCC zum Beispiel sehr gut. Ja. Finde ich. Dungeons machen Spaß, wenn zum Beispiel, wenn Spieler anfangen, am Tisch für sich selbst oder als Diskussion zwischen ihren Charakteren zu versuchen, einen Sinn herzustellen, in dem Sinn, wie können das zusammenhängen? Und da kannst du natürlich als Spielleiter auch einfach aufgreifen, was machen die sich gerade für Gedanken und du stellst diese Verbindung her. Diese beiden Medusen haben sich des Ogers vielleicht mal irgendwann angenommen und das ist jetzt sozusagen ihr Handlanger und er kennt nichts anderes und verehrt die beiden oder sowas halt. Und sie würden ihn auch nicht zu Steinen verwandeln. Und also einfach, dieses Erschaffen von... Deswegen kann man ja zum Beispiel auch auf die Idee kommen, dass der Ogre könnte ja auch zum Beispiel blind sein, dass er deswegen zum Beispiel versteinern kann und dass sie ihm eine Kappe aufgesetzt haben. Oder ist dadurch zum Beispiel er deutlich besser hören kann als sonst. Dadurch die Spieler vielleicht auch überraschen kann. Modifizierte Monster, das ist ja auch so ein gern gesehenes Kapitel bei Goodman Games unter anderem. Ja. Da erinnere ich mich jedenfalls noch an einen Ogre, auf den Verwirrung oder sowas lag. Ja. Was mir daran allerdings nicht gefällt, ist, dass er das sehr zum Nachteil von Spielern auslegt. Also Charaktere in einer Unterwelt brauchen immer Lichtquellen, auch Elfen und Zwerge, die im Dunkeln sehen können. Kein Monster braucht aber Lichtquellen. Okay. Und das Allerschlimmste ist, wenn sich jetzt so ein Monster, warum auch immer, den Charakteren anschließt, verliert es diese Fähigkeit. Also was ist denn nun los? Also vielleicht, weil die Charaktere alle Lichtquellen dabei haben. Und mit Lichtquellen kannst du nicht mehr im Dunkeln sehen. Das ergibt schon einen Sinn, aber... Ja, okay, wenn er das so meint, dann verstehe ich, was gemeint ist. Aber das ist... Also vielleicht hat es nicht in die Übersetzung geschafft oder so. Das fand ich ein bisschen... Klingt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, das stimmt schon. Ja. Genau. Noch bezeichnend ist, dass ein Monster, das in den Dienst eines Charakters tritt, diese Spezialsicht verliert. So. Also von einem gewissen Warte aus betrachtet ist das schon sinnhaft, was er da schreibt, wenn wir uns vorstellen, dass die Monster in diesem Verlies sagen wir, ein, zwei Ebenen irgendwie unter Tage in einem Berg, die ganze Zeit dort leben, dann muss man sich aber vorstellen, wenn sie dann Licht brauchen, haben sie dann die ganze Zeit in diesen tiefen Verliesen Lampen brennen, dann werden die irgendwann nicht mehr atmen können. Also, verstehst du, je nachdem, wie man das betrachten möchte, macht es schon Sinn, dass Monster in ihrer natürlichen Umgebung auch gucken können. Ich behaupte mal, dass Fledermäuse und Würmer oder sowas, die gucken ja nicht, die achten halt auf. Ja. Also es ist halt, sie beobachten ihre Begegnungen durch Infraschall, durch Erschütterung etc. Also Erschütterungssinn und sowas. Das ist, aber klar, das kann es geben. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch von den ganzen Rassen, die es gibt, wird es ja auch eine geben, die zum Beispiel Licht erzeugt, wie Glühwürmchen oder so. Ja. Es gibt auch natürliche Lichtquellen, phosphoreszierende Pilze und sowas, aber. Also, diese Absolutheit hat mir daran nicht gefallen und das halt immer gegen die Spieler ausgelegt. Warum sollen denn. Ich mag zwar, mir geht es zwar auch manchmal als Spieler auf den Sack, wenn dann der Zwerg so, ja, ich müsste doch aber das und das dann auch sehen. Ich weiß, was du meinst, ja. Dann, aber bis zu einem gewissen Detailgrad gestehe ich das denen zu, dass sie auch mehr sehen können als andere und dass sie vielleicht auch mal vorschleichen können, um halt Monstergespräche zu belauschen und Monster zu überraschen. Ja. Und das ist ja quasi, weil er schreibt, sobald die Monster Licht sehen, können sie auch nicht mehr überrascht werden. Ist ja dann gar nicht mehr möglich, wenn die Charaktere grundsätzlich Licht brauchen. Also macht es jedenfalls äußerst schwierig, sagen wir es mal so. Ja, dem würde ich ja so auch zustimmen. Ja. Aber, mit dem, also ich habe das meistens so gehandhabt, dass die halt eben manche Details nicht unterscheiden können. Ne? Die können schon, so wie die Infravision ja auch mal definiert war, in den Ausgaben der ersten D&D-Edition. Ich weiß, das hat sich, glaube ich, auch mal von Volk zu Volk oder von Monster zu Monster kann sein, dass da mal was geändert hat. Aber grundsätzlich hieß das früher ja Infravision und du konntest eben sozusagen nur schwarz-weiß gucken. Ja. Oder Infravision war das mit dieser Wärme-Geschichte. Und bei Wärmesachen kannst du ja auch wenig Details ausmachen an der Figur. Ja. Du kannst die Umrisse erkennen, du kannst sehen, okay, der ist irgendwie am Kopf ist der wärmer als an den Füßen oder was weiß ich was. Aber letztlich kann es nicht, was hat er genau, was für genau trägt er gerade? Genau, aber was man extrem deutlich sieht, ist, was lebt, was nicht. Ja. Also jedenfalls, was warm ist und was nicht. Also. Oder sagen wir es so, genau. Also wenn ein Warmblüter jedenfalls vor kaltem Hintergrund steht, dann sieht man es halt sieht man es quasi deutlicher, als wenn der jetzt sag ich mal, getarnt ist und sich da versteckt. Zum Beispiel. Also, aber das genau mit der Schwarz-Weiß-Sicht, das habe ich auch noch, benutze ich auch. Ja, mal, fällt gerade nicht ein, wie das hieß. Also neuerdings heißt es ja Dämmer und Dämmersicht. Dämmersicht war das. Das war aber auch erst in späteren Editionen. Ja. Na, ist egal. Ja, also jedenfalls, früher war es wirklich diese Wärmesicht, die Zwerge hatten und sowas. Genau. Und Elfen waren, glaube ich, mehr so Restlichtverstärker-Geschichten. Genau, da kann man sagen, wenn kein Licht vorhanden ist, dann sehen die halt nichts. Aber sobald ein bisschen Licht irgendwie, könnte dann ja auch so ein Feenlicht oder so ausreichen. Ja, er hatte jetzt noch Kapitel wie Helme und Trefferpunkte, alles relativ uninteressant. Stufenskalierung, habe ich auch schon was zu gesagt. Hier magische Schwerter, also quasi... Ein Plus-1-Schwert ist hier schon das Non-Plus-Ultra. Es gibt kein Plus-1-Schwert von der Stange. Grundsätzlich guter Gedanke. Trotzdem finde ich, es darf auch ein Plus-2 und ein Plus-3-Schwert geben. Das finde ich auf jeden Fall auch. Man muss da nicht aufhören. Aber das liegt ja auch daran, das führt da auch, glaube ich, irgendwo an, dass die Boni-Addierung sowieso sehr, sehr, sehr... wie soll man es mal nennen, konservativ war. Ja, ja. Und dass da also ein Bonus von +2, den du irgendwann mal auf irgendwas hattest, das war ja schon wow. Ja, das änderte sich in späteren Editionen ja auch deutlich dann. Und diese +5 war ja so das Nonplusultra praktisch für den normalen Bonus. Das war dann ja schon echt, die Waffen hatten dann ja aber auch später schon ihre Geschichten. Also so ein Heiliger Rächer +5 oder sowas. Ja. Das war jetzt auch wirklich kein Schwert von der Stange. Aber grundsätzlich ist es schon cool, wenn man halt auch ein +1-Schwert oder +2-Schwert hat und das sozusagen immer noch was Besonderes ist. Und dazu regt ja zum Beispiel Beyond the Wall auch an. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch grundsätzlich gut, solchen Schwertern so ein paar Details zuzufügen als Spielleiter, die in den Augen der Spieler erstmal interessant machen. Ja, ja, dieses schlichte, ja, du untersuchst es mit Identifikation oder wie der Zauber hieß und das ist ein +1 Schwert. Oder? Gut, irgendwann, keine Ahnung, je nachdem wie man spielt, mag ja auch sehr gamistisch spielen, in Anführungszeichen, also sehr, sehr videospielartig, wo die da keinen großen Wert drauf legen, ja, das ist eher taktisch als Spiel irgendwie verstehen. Aber so eine Beschreibung weckt doch erstmal mehr Interesse als eben dieses plumpe +1 oder. Genau, man. Es darf so bloß nicht der Fehler sein, dass man dann daraus macht, sozusagen, dass man daraus jetzt 5 weitere Werte generiert. Also, dass sich +1, aber hat +2 gegen Feenwesen, +3 gegen Elfen und +4 gegen Dunkelelfen. Das ist dann. Also, dass es mehrere gibt, wüsste also, ich jetzt nicht, aber tatsächlich gab es solche Schwerter dann ja auch. Ja, bei genau, es gibt ja, was weiß ich, Schwert gegen Drachen oder das so. +1, +3 gegen Orks oder so. Aber man sollte sich halt nicht da verzetteln und dann halt nicht nur einen Gegenstand haben, sondern nach Möglichkeit noch 10 Gegenstände, wovon jeder halt 5 Effekte hat, die man immer miteinander aufrechnen muss. Sozusagen, da sollte man auf keinen Fall hin, sozusagen. Ja. Also, das sollte nicht die Besonderheit sein. Sozusagen. An der Stelle fand ich es ganz interessant. Ich glaube, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht mehr durcheinander. Immer so verstanden, dass der zweite Bonus dann eben der alleinige Bonus ist für die Wesen, gegen die er gilt. Also wenn du so ein +1 Schwert, was denn? +1 Krummsäbel, / +3 gegen Orks. Das hat er hier definitiv auch nochmal erklärt. Dann war es nämlich so, dass dieser zweite Bonus noch auf den ersten mit drauf kam. Also er hat sie, glaube ich, genau andersrum erklärt. Also ich weiß, erinnere mich noch dunkel an eine Diskussion, die ich damals hatte mit der damaligen D&D-Gruppe und dann hatte ich das mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe, aber ich meinte es tatsächlich so, dass der zweite Bonus noch auf den ersten draufkommt. Das kann ja auch durchaus dann irgendwann mit der Edition geändert worden. Ja, also. Egal. Ist jetzt auch wirklich nicht wichtig, fiel mir nur gerade so ein. Achso, ja, er bezieht sich ja in dem Münster für seine Kämpfe auch teilweise nicht D&D 0, weil ihm das noch zu abstrakt ist manchmal. Manchmal benutzt er ja dann anscheinend auch Chainmail selber. Also quasi ja. Das Wargame aus dem D&D hervorgegangen. Ja, das, ja. Spieler können versus Charakter. Spielercharakter können. Ja, das gut, das ist so ein typisches OSR-Thema. Ja, bei den Fallen zum Beispiel spielt es ja eine Rolle oder auch bei Rätseln. Ja. Wenn ich jetzt als Spielercharakter miträtsle, statt als wenn ich als Spieler mit Rätsel statt als Spielercharakter, wobei ja, speziell bei Rätseln macht es natürlich, er ist halt schwierig. Die sind in der Regel da drin, um die Spieler zu unterhalten, richtig. Nicht die Charaktere. Genau, also ja, und insofern wird es dann immer schwierig, wenn du das in dem Sinne so stark trennst, dass du, ja, aber mein Charakter müsste das ja wissen. Das ist einerseits natürlich völlig legitim, das so zu sagen, aber es ist, war ja, in der Regel ist es ja da drin, damit die Spieler sich darüber in den Kopf zerbrechen. Ja, die Sache ist ja bei mir genau andersrum gewesen, dass ich dann nochmal schön rätseln will mit voller Energie, weil ich das zwar gerne mache, und aber mein Charakter, das jetzt vielleicht nicht so involviert wäre. Wobei, es war ein Barbar, und wir haben ja schon neulich in einem Podcast geklärt oder im persönlichen Gespräch, das war schon mehrmals Thema hier, jedenfalls, dass Barbaren ja alles andere als dumm sind, sondern dass ein dummes Klischee ist. Und ja, allerdings. Die gefälligst auch Rätsel lösen können. Auf jeden Fall. Ganz kurzes Thema noch zu dem Boni bei Waffen. Ja. Eine ganz tolle, wie es sich spielt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine tolle Idee hat der James Spahn oder Spahn, nicht zu verwechseln mit dem Bundesgesundheitsminister, ja. Der auch recht profiliert ist in der OSR-Szene, der hat ein Rollenspiel, auch einen OSR-Klon rausgebracht, der heißt Hero's Journey. Kommt jetzt gerade die Second Edition raus. Ich habe die erste tatsächlich interessiert gelesen, weil wir überlegt haben, ob das nicht was für eine Übersetzung wäre. Ja, ist auch ein schönes Ding. Sehr old school halt, aber und da hat er eben das so gemacht, dass selbst dein normales Schwert, ja, was von mir aus dein Vater noch geschmiedet hat, das übergab er dir dann auf dem Sterbebett und so weiter. Also einfach die Waffe, die dein Charakter sich irgendwann mal aneignet, also völlig mundanes Schwert, Legendenpunkte sammeln kann im Laufe der Kampagne. Ja, das war auch sehr cool. Ja, bestimmte Ereignisse, was du mit dem Schwert machst, bestimmte Wesen, die du vielleicht getötet hast damit oder wie lange du damit gekämpft hast, im Detail weiß ich das ja nicht mehr. Jedenfalls kriegst du dann so sammelst du Punkte an. Und ab einem bestimmten Wert, ab einer bestimmten Menge an Legendenpunkten, bekommt das Schwert eine Fähigkeit. Mhm. Ja, cool. Und dann geht das so weiter. Und diese Fähigkeit kann sich steigern. Halt. Und dadurch wird deine Waffe irgendwann, weil sie in den Händen eines Helden war und all die großen Taten erlebt hat, irgendwann zu einem mythischen Objekt, also auch zu einem magischen Gegenstand. Ein bisschen wie Urson, hast ja auch Faden zu einem magischen Gegenstand gewebt. Und je mehr, also je mehr Erfahrungspunkte du da reinklicken konntest, hat sich da auch die Fähigkeiten weiterentwickelt. Okay. Auf Stufe 1, auf Stufe 3. Ja, ganz dunkel erinnere ich mich. Aber ich habe Earthdawn nie ausgiebig gespielt. Ja, nee, ich auch nicht. Aber daran kann ich mich erinnern, weil es gab ja die Karten auch ausgedruckt und so. Ja. War vielleicht sogar das erste Rollenspiel, wo ich erlebt habe, dass das so beilag. Ja. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte. Du baust natürlich eine ganz andere Beziehung zu deinen Gegenständen dadurch auf. Auf jeden Fall. Ich kann noch ganz kurz sagen, was mein Problem mit dem Spiel war. Das sollte ja eigentlich kompatibel zu Sword and Wizardry sein. Von wem sprichst du jetzt? Hero's Journey? Ja. Okay. Aber das war, glaube ich, seine Grundlage, auf der er aufgesetzt hat. Ja, genau. Mhm. Weil irgendwie hat die Trefferpunkte ja ganz anders gestaltet. Dadurch, dass du nicht jede Stufe in W8 bekamst, sondern ganz häufig nur plus 2. Du konntest nochmal nachwürfeln. So war das irgendwie. Also du hast dann immer noch einen zweiten Würfel bekommen und du würfelst das nochmal nach, ob du ein besseres Ergebnis kriegst. Und so konntest du die Trefferpunkte erhöhen dann irgendwann. Du hattest aber im Prinzip deutlich weniger Trefferpunkte als bei Sword and Wizardry. Ja. Und er hat aber bei den Monstern auch mal gesagt, sie sind kompatibel. Und sind sie dann ja doch nicht eigentlich. Eben, genau. Und das habe ich nicht verstanden an dem Ding. Konnten mir auch zum Beispiel Moritz nicht erklären. Dich hatte ich doch auch mal gefragt, ob ich da ein Fixing übersehen habe, was er da noch machen will. Bin ich mal gespannt, wie das in der zweiten Edition gelöst ist. Vielleicht fasse ich das doch nochmal ins Auge. Okay. Ja, Spieler können gegen Spielercharakter können. Spezialeffekte von Zaubern. Ja, da hat er noch tatsächlich noch etwas, was für andere Systeme auch interessant ist. Das Ding. Mhm. Genau, wenn man einen Zauber memoriert, was weiß ich, zum Beispiel einen Blitzschlag, dass man das irgendwie auch quasi manifestieren kann, was weiß ich, dass die Haare wild abstehen, als stände man selber unter Strom, oder dass sich so ein Blitz durch die Haare oder über die Kleidung zieht, oder beim Feuerball die Augen rot glimmen. Ja. Oder sowas. Oder auch, dass man mit seinem Finger Feuer machen kann. Also man darf das dann auch so wie so einen kleinen Zaubertrick verwenden. Ja, das ist in der Tat eine coole Sache. Das finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, ja. Ja. Generell die Zauber aus ihrer Formelhaftigkeit herauszuholen, das funktioniert schon auch mit den ganz alten Editionen. Man muss es halt nur irgendwie machen. Das ist letzten Endes ist ja ein beschreibendes Feature, was du einbaust, mit einigen kleinen, spieltechnisch vielleicht nutzbaren Effekten, wie dem Feuer, was du gesagt hast, oder dass du einen kleinen Schlag verpassen kannst. Genau. Hat es ja auch erwähnt, dass quasi DCC das ja quasi auch in Regeln gegossen hat und man da ja quasi auch die Evocation oder auf jeden Fall die Manifestation quasi auswürfelt, wie sich der Zauber manifestiert. Bei jedem anders. Ja. Also jeder würfelt das ja aus für seinen Zaubercharakter und Zauberer. Das heißt, das magische Geschoss kann sehr, sehr individuell werden. Richtig. Die haben ja die Individualisierung der Zauber quasi zu einem Gebot erhoben in DCC. Genau. Ja, wobei grundsätzlich hast du ja bei Savage Worlds hast du ja auch deine regeltechnisch Machtkugel oder wie das dann heißt, oder Geschosskugel. Und dann kannst du halt auch überlegen, ist ein Feuerball oder ein Eisball oder sonst was. Ja. Aber bei DCC ist halt noch implementierter, sag ich mal. Genau. Aber wobei hier halt eben schon der Unterschied ist, dadurch, dass du den Zauber memoriert hast, kannst du halt auch Zaubertricks damit machen. Und das ist ja noch der kleine Unterschied. Finde ich auf jeden Fall eine super Idee, wenn ich mal wieder ich überlege gerade, ob ich das nicht sogar mit meinem Windmagier dabei, wie hieß das System? Crypt and Things, ob ich das nicht sogar so gemacht hatte. Das ist ab und zu. Okay, ich hatte ja die Schlange, die den Windhauch, okay. Also, du hattest ja ein Elementar dabei. Genau. Das war ja total gebalanced. Ja. Sehr schön. Der war aber auch leider verspielt. Ja, auch ein echt schönes Spiel. Der hat auch, das Crypts and Things hat auch tolle Spielarten. Ja. Also ein bisschen was Neues gemacht aus den, auf dem Gerüst, dem klassischen D&D-Gerüst. Ja. Siehst du, mein Handy ist auch nicht lautlos. Schäme mich. So, ja, genau. Also noch ETV0, Diebe und Diebesfertigkeiten. Entschuldigung. Untote vertreiben. Ja, das Kapitel Untote vertreiben sollte man tatsächlich mal lesen, wenn man, wenn man quasi jemanden hat, der Untote vertreibt. Ohne jetzt näher drauf einzugehen, überlegt sich halt, wie lange das dauert und so weiter, ja, und so weiter. Ja. Das ist wieder, da könnte man ein bisschen Nutzen draus ziehen. Mit zwei Waffen kämpfen. Ja, das braucht man nicht wirklich. Also sehr spezifisch meine ich damit. Marquinach Vance wird noch erwähnt, dass er das ganz gut findet. Also im Prinzip ja. Sagt er aber, das ist Fire and Forget. Und genau, das Konzept, ist, ja. Stimmt ja einerseits. Auf der anderen Seite, wir hatten es gerade erwähnt, Goodman, also DCC, zeigt ja, wie man die Beschreibung von Venture Magie anders macht. Das ist ja. nicht weniger falsch abgeleitet als halt das Fire and Forget-System. Wobei du auch da die Chance hast, dass du einen Zauber gar doch nicht verbrauchst und den noch behältst. Ja, genau, aber bei Vance halt steht nirgendwo, dass das der Fall ist, dass du den Zauber tatsächlich verbrauchst. Ja gut, das ist ja. Halt, es gibt das an dieser einen Stelle, aber der Rückschluss, dass das immer so ist, ist halt nicht zulässig sozusagen. Mhm. Also das, ne? Das kann halt auch anders funktionieren, dass der Zauber halt zufällig verbraucht wird, aber nicht jedes Mal verbraucht wird. Und das macht ja eben Goodman. Oder das macht ja DCC. Und es ist aus dem Textbeispiel des Originals halt nicht genau zu entnehmen, wie das nun ist. Wobei die Magier da teilweise eh sehr bekloppt sind. Sehr schön zu lesen auf jeden Fall. Kann man immer empfehlen. Gerade Dying Earth. Wobei das Textbeispiel, glaube ich, nicht aus Dying Earth ist, worauf die Magie basiert. Das war, glaube ich, der Lioness-Zyklus. Auf jeden Fall sind im Lioness-Zyklus. Du bist jetzt gerade bei Jack Vance und seinen Romanen, ja, okay. Ja, da sind auf jeden Fall sehr wilde Magier dabei. Gut, das. Zu Lioness kommt er jetzt auch dieser Tage vom Design-Mechanism auf Mythras- bzw. RuneQuest-Basis das neue Rollenspiel raus. Bin ich auch sehr drauf. Heiß. Puh, ja, nicht schlecht. Von DCC gibt es auch eine dritte Inkarnation. Nach Lankmar, nach Dying Earth kommt noch Elric raus. Ah ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, jetzt haben wir uns doch ziemlich lang an der Philotomies Betrachtung aufgehalten. Wir dachten ja am Anfang, dass wir das doch eher mal so im Vorbeigehen machen, aber das haben wir uns ja nun doch ziemlich intensiv mit vielen Details angeguckt. Genau, insofern wollen wir dann noch ein Thema anschneiden. Nicht, dass das dann, dass wir uns da wieder so verhaspeln. Naja, verhaspeln nicht, aber. Na, ich würde sagen, wir überlegen uns mal was zum Thema Zufallsbegegnung, wo du schon angeschnitten hast, und machen das dann vielleicht das nächste Mal. Zufallstabellen. Dann würde ich sagen, für heute ist erstmal Schluss und wir sehen uns bei, oder wir hören uns vielmehr beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.